22. Adrema-Matrizen. Die Personalakten der Nazis. Treuenbrietzen in Brandenburg. Verschwunden 1945. In einem brandenburgischen Wald zwischen Berlin und Leipzig stehen handgemalte Schilder. Gedenkstätte Sebaldushof liest man auf einigen. Auf anderen Weg der italienischen Gefangenen. Gestorben am 23.04.1945. Sie sind unauffällig. Um sie zu finden, muss man die B2 aus Treuenbrietzen nach Belitz nehmen, knapp 1,5 Kilometer nach dem Ortsende links abbiegen und einem Pfad tiefer in den Kiefernwald folgen. Darin findet man weitere selbstgemalte Schilder von einem Fabrikgelände, das es hier mal gegeben hat, und dem Zwangsarbeiterlager, das ihm angeschlossen war. An diesem 23. April 1945, da war das Lager eigentlich schon befreit, hat man 131 italienische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter abgeholt und erschossen. 30.000 Zwangsarbeiterlager gab es in Deutschland. Das sind 5-mal mehr, als es 2019 öffentliche Schwimmbäder gab. Und immer noch behaupten viele Deutsche, sie hätten damals von Zwangsarbeit kaum etwas gewusst. Die Munitionsfabrik in Treuenbrietzen mit ihrem Lager ist aus 2 Gründen bemerkenswert. Erstens hat man auf dem Fabrikgelände über 1000 Blechplatten gefunden, in die Namen und andere Daten der Beschäftigten eingestanzt waren. Sie stehen für die Verwaltungslogik der Faschisten, ohne die das System der Zwangsarbeit gar nicht möglich gewesen wäre. Zweitens sieht man hier, dass die Erinnerungsarbeit überwiegend von ehrenamtlichen Privatpersonen getragen wird. Dabei weiß die Stadt Treuenbrietzen, wie man Geschichte aufarbeiten kann. Im Ortskern erzählt sie detailliert auf einigen Tafeln über ihre Rolle während der Reformation. Im Wald zwischen den liebevoll gemalten Schildern bekommt man den Eindruck, dass an einer professionellen, staatlichen und öffentlich sichtbaren Aufarbeitung der Geschichte kein Interesse besteht. Auch das ist keine Seltenheit. Die Gebäude, in denen man Mitte der 1920er Jahre begann, Munition zu produzieren, wurden 1805 von Johann Ludwig Sebald als Papierfabrik am Rande seines Hofguts gebaut. Das Geschäft muss gut gelaufen sein, denn rund 30 Jahre später errichtete er eine Villa im weitläufigen Park, der neben der Fabrik lag. Der Park wurde zum beliebten Naherholungsgebiet der Treuenbrietzener. Um 1900 eröffnete in der Villa das Parkrestaurant an den Heerwegen. Während und nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Fabrik dann in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Sie wechselte mehrmals den Besitzer, bis sie 1927 von der Metallwarenfabrik Kopp & Co. gekauft wurde. Der Name verschleierte, dass der Konzern Munition produzierte, was streng verboten war. Im Juni 1919 war der Friedensvertrag von Versailles in Kraft getreten, der nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Deutschland und den Siegermächten geschlossen worden war. Darin wurden Deutschland Bedingungen diktiert, die es zu erfüllen hatte, darunter Entschädigungszahlungen und das Abtreten von einem Siebtel seiner Fläche. Auch durften kaum mehr Waffen, Munition und Kriegsgerät aller Art hergestellt werden. Insgesamt durfte das Deutsche Reich nicht mehr als 102.000 Gewehre unterschiedlicher Bauart besitzen und für jedes nicht mehr als 400 Schuss vorrätig halten. Aber in der Metallwarenfabrik Kopp & Co. kümmerte man sich nicht um diese Bestimmungen. Sie besaß Maschinen aus den Heereswerkstätten Spandau, die eigentlich hätten zerstört werden müssen. Wie diese der Kontrollkommission der Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg entgehen konnten, ist unklar. Bereits 1924 hatte die Metallwarenfabrik Kopp & Co. in Berlin begonnen, Munition für die Infanterie herzustellen, die sie als schwedische Jagdgewehrmunition deklarierte. Die Produktion stieg Ende der 1920er Jahre stark an. Als neue Produktionsstätte fand man unter anderem den Sebaldushof. Von nun an nannte man ihn Werk A. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten erlebte die Metallwarenfabrik Kopp & Co. einen Aufschwung. Ab 1937 stellte sie nun auch Munition für Gewehre her, außerdem Projektile für Flugabwehrkanonen. Je nach Größe waren damit zwischen 3.000 und 16.000 Schuss notwendig, um ein Flugzeug vom Himmel zu holen. Man schätzt, dass ab 1933 täglich insgesamt 200.000 Stück Munition produziert wurden. Weil nicht nur in Treuenbrietzen, sondern überall im Deutschen Reich die Rüstungsproduktion stieg, wurden Arbeitskräfte zunehmend knapp. 1934 hatte man eine Dienstpflicht für deutsche Arbeitnehmer eingeführt. 1936 wurde Vollbeschäftigung erreicht. Aber weil es im ganzen Land an Rohstoffen, Ressourcen und Arbeitskräften mangelte, Kriegsmittel aber von privaten Unternehmen im staatlichen Auftrag hergestellt wurden, etablierte man das System der Arbeitskräftelenkung. Dabei vernetzten sich allerlei Behörden und tauschten Daten aus. Gleichzeitig erließ man jede Menge Meldevorschriften für Produktionsstätten, die Daten über ihre Arbeitskräfte erheben mussten. Der Staat wollte die volle Kontrolle über jeden Arbeiter und jede Arbeiterin, wollte wissen, wie er hieß, wo sie herkam, welche Fähigkeiten er wo schon eingesetzt hatte. Jedes Mal, wenn in einem Unternehmen jemand eingestellt, entlassen oder versetzt wurde, musste unverzüglich Mitteilung an die Arbeitsämter gemacht werden. Bald erreichten jeden Tag hunderte solcher Mitteilungen die unterbesetzten Arbeitsämter, die es immer weniger schafften, ihre Daten zu aktualisieren. Wie viele Menschen wohin geschickt wurden, hing vom Bedarf ab, den die Fabriken anmeldeten, und den Fähigkeiten, die Arbeitende mitbrachten. Auch in Treuenbrietzen kamen 1938 die ersten neuen Arbeitskräfte an. Werk A wuchs stetig. Es wurden 14 neue Gebäude errichtet. Eine Glüherei und Zinkerei entstand, eine Platzpatronenwerkstatt, ein Schießstand, der gleichzeitig Luftschutzkeller war. Es gab 2 Magazine, ein Trafogebäude, eine Garage und einen Sicherheitsdienst. Von all dem ist heute nichts mehr zu sehen. Forschende haben auf dem Fabrikgelände vor allem im Bereich des Verwaltungsgebäudes Funde gemacht. Ineinander verwachsen fanden sie Scherben von Kaffeetassen, eine elektrische Heizplatte mit Kochtopf und den Mechanismus, in dem man in Aktenordnern gelochte Blätter zusammenhält. Das Bild eines typischen Büros, in dem der Kaffee noch nicht in einer Maschine gemacht wurde. Im nahen Umkreis lagen die Trümmer von Glastüren mit der Drahtgeflechteinlage, damit sie nicht splitterten. Man fand auch das Zifferblatt einer Präzisionsuhr, hergestellt von der Deutschen Hollerith-Maschinengesellschaft. Sie war eine frühe Tochtergesellschaft des amerikanischen IBM-Konzerns und damals absolut Hightech. Auf dem Gelände haben Ehrenamtliche, die sich für Denkmalpflege engagieren, auch über 1000 Adrema-Matrizen gefunden. Der etwas seltsame Name Adrema steht für Adressiere manuell. Es ist eine Art Kopiersystem, bei dem die Daten, die man immer wieder verwenden musste, auf eine Blechplatte eingeprägt wurden. Diese konnte man dann in eine Maschine legen, in der ein Farbband eingespannt war, wie wir es auch von Schreibmaschinen kennen. Auf der anderen Seite des Farbbands wurde Papier eingespannt. Nun konnten alle oder auch nur einige der Informationen, die auf der Tafel waren, auf das Papier kopiert und somit große Mengen an Daten vervielfältigt werden. Eine Broschüre aus dem Jahre 1942 wirbt damit, dass man mit dem System nur 3 Stunden für eine Arbeit benötigt, die sonst 5 Tage dauern würde. Die rund 1000 gefundenen Adrema-Matrizen sind mit laufenden Nummern versehen. Die erste Nummer ist 426, die letzte 9914. Man geht deshalb davon aus, dass etwa 10.000 Menschen von Mitte der 1920er bis Kriegsende in dem Werk gearbeitet haben. Wie viele es täglich waren, weiß man allerdings nicht. Auf den Blechplatten sind viele Daten gespeichert. Vor- und Familienname, Adresse, Geburtsort, Familienstand. Manchmal das Heimatland und der Arbeitsbeginn und eine Berufsbezeichnung. Bei Zwangsarbeitskräften ist der Einsatzort vermerkt. Bei Deutschen die Bezeichnungen für Funktionen in der NSDAP und angeschlossenen Organisationen. Es gibt finanzielle Angaben. Man vermutet über Lohn- und Sonderzahlungen wie Lagergeld oder Verpflegungszulage. Mit Beginn des Krieges wurde es für die Arbeiterverwaltung immer schwieriger, deutsche Arbeitskräfte zu finden. Millionen Männer wurden an die Front geschickt. Man setzte deshalb französische und polnische Kriegsgefangene ein und warb Menschen in besetzten Gebieten an, sogenannte Fremdarbeiter und Arbeiterinnen. Sie kamen zwar aus eigener Entscheidung, aber oft aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland. Ihre Freiheit büßten auch sie ein. Sie durften ihren Arbeitsplatz nicht mehr eigenmächtig verlassen. Allerdings versiegte auch diese Quelle mit den im Kriegsverlauf zunehmenden Gebietsverlusten. Gleichzeitig musste immer mehr Material für den Kampf produziert werden. Ab 1942 organisierte man die Kriegswirtschaft neu, auf den Schultern von Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen. Ein Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz, kurz GBA, organisierte die Verschickung von Menschen innerhalb des gesamten Machtbereichs des Deutschen Reichs und stimmte dies mit dem Bedarf in einzelnen Fabriken ab. Auch in Treuenbrietzen kamen in diesem Jahr die ersten 157 Zwangsarbeitskräfte an. Ein Jahr später folgten 229 weitere. Rund die Hälfte der bis heute gefundenen ADREMA-Matrizen gehörte zu ausländischen Zwangsarbeitern. 1005 Menschen arbeiteten im Juni 1943 in der Munitionsfabrik Sebaldushof. Im April hatte eine andere Statistik sie nach Herkunftsregion aufgeschlüsselt. 627 stammten aus einem Land östlich des Deutschen Reichs, vor allem Russland und Polen. 98 aus Regionen westlich oder südlich davon. Einer von ihnen war Konstantin Grigorasch, der als Zivilarbeiter aus Sowjetrussland geführt wurde. Er war am 6. Mai 1924 in Ursun, Russland, geboren worden, hatte aber in Mariupol in der Ukraine gelebt und dort wohl in der Landwirtschaft gearbeitet. Vom 10. Mai bis zum 1. Juli 1943 war er in der Metallwarenfabrik Treuenbrietzen als Schlepper angestellt und im Gemeinschaftslager Sebaldushof untergebracht. Neben der Fabrik hatte man ab 1942 ein Lager errichtet für Kriegsgefangene und Menschen, die aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen hierher geschickt wurden. Es lag direkt vor dem Eingang des Werks und bestand aus 12 Wohn-, 2 Wirtschafts- und 3 Toilettenbaracken. Von ihnen ist außer einer betonierten Fläche im Wald nichts mehr zu sehen. Es stehen handbemalte Schilder dort, wo die Baracken gestanden haben. Serben steht drauf oder Ukrainer. Die Baracken waren nach Nationalitäten getrennt, erinnerten sich Zeitzeugen. Ehrenamtliche haben die archäologischen Funde, historische Dokumente und die Erinnerungen der Überlebenden aufgearbeitet und daraus einen kleinen Rundweg im Wald angelegt. Er ist nur wenige hundert Meter lang und führt vorbei an den ehemaligen Baracken, am Küchen- und Gemeinschaftsgebäude, einmal durch das Lager, das sich der Wald zurückgeholt hat. Nur an einigen Stellen sieht man Klinkersteine im Unterholz durchscheinen. Am auffälligsten sind die Mulden und Gräben, die sich über das Gelände ziehen und vermutlich bei der Sprengung der Gebäude entstanden sind. An einer Stelle steht ein Schild aus Holz. Es ist rot angemalt. Darauf hat jemand mit einem schwarzen Stift und wenig ruhiger Hand den Grundriss des alten Lagers gemalt. Vieles an diesem Erinnerungsort ist selbst gemacht. Einige wenige professionell bedruckte Tafeln gibt es, aber dieser Ort existiert nur noch, weil engagierte Menschen ihn davor bewahren, vergessen zu werden. In Treuenbrietzen selbst gibt es keinerlei Hinweise auf die Schicksale, die sich hier abgespielt haben. Dabei waren Zwangsarbeitskräfte nicht nur im Munitionswerk beschäftigt. Zeitzeuginnen haben erzählt, dass sie auch in privaten Haushalten mitgearbeitet haben. Das Arbeitslager war keine geheime, von der Außenwelt versteckte Einrichtung, aber anscheinend möchten sich hier nur wenige Menschen offiziell daran erinnern. Die ADREMA-Matrizen werden im Arolsen-Archiv verwaltet, dem weltgrößten Archiv zu den Opfern der nationalsozialistischen Diktatur. Die Sammlung mit Hinweisen zu rund 17,5 Millionen Menschen gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Hier verknüpft man die Daten der Zwangsarbeiter und Arbeiterinnen aus Treuenbrietzen mit solchen, die man aus anderen Quellen gespeichert hat. Darin finden sich Dokumente zu Maurice Würz, der am 21. Mai 1943 im Sebaldushof angefangen hatte, 11 Tage nach Grigorasch. Er war französischer Staatsbürger und durfte im August 1943 Heimaturlaub nehmen, aus dem er laut einem Schreiben der Munitionsfabrik an das Amtsgericht Treuenbrietzen nicht rechtzeitig zurückgekehrt war. Von Würz existiert auch noch eine Akte der Amtsanwaltschaft Brandenburg-Havel. Er hatte am 3. Juli 1943 ohne polizeiliche Genehmigung seinen Aufenthaltsort verlassen und war nach Brandenburg an der Havel gefahren. In den dortigen Brennerbohrwerken hatte er zuvor gearbeitet. Er wollte seine Wäsche, die er dort im Lager gelassen hatte, abholen. Dass das Leben in manchen Baracken besser war als in anderen, zeigen auch die Funde, die Ehrenamtliche und Forschende auf dem Gelände des Sebaldushofs gemacht haben. In den allermeisten Baracken fanden sich erwartungsgemäß Dinge des alltäglichen Gebrauchs, wie emaillierte Blechtassen, Schüsseln und Kannen, Kantinengeschirr mit den runenähnlichen Buchstaben MTA für Munitionswerk Treuenbrietzen Werk A, aber auch mit dem Emblem der Flugzeugwerke Henschel. Andere waren sehr erfinderisch. Aus Blechresten und Lötzinn wurden Trichter, die Wasser auffangen sollten. Aus einem abgesägten Stück Stahlrohr entstand ein Ring, in den man treppenartige Absätze hineinfeilte. Aber unter Baracke 2 kam einiges zutage, das den Menschen in den anderen Baracken verwehrt blieb, wie eine Heizspule, die auf einen Backofen schließen lässt, oder Bonner Käsetuben, die sehr nahrhaft waren und eigentlich nur Soldaten erhielten. Folgt man dem kleinen Rundweg heute weiter durch den Wald, gelangt man zu einer Stelle, an der kopfgroße Steine mit italienischen Namen beschrieben sind. Pietro Carli, Antonio Carbone, Enrico de Tomi. Es sind die Namen der Menschen, die am 23. April 1945 ermordet wurden. Zu Anfang des Zweiten Weltkriegs war Italien Verbündeter des Deutschen Reichs gewesen. Dieses Bündnis kündigte es am 8. September 1943 auf. Die Wehrmacht verschleppte daraufhin 650.000 Italiener. Einige von ihnen waren in Treuenbrietzen interniert und fanden hier ihren Tod. Eigentlich war das Lager bereits am 21. April 1945 befreit worden. Die Rote Armee hatte Treuenbrietzen besetzt. Als Soldaten am Lager eintrafen, schoss das Lagerpersonal und ein sowjetischer Leutnant starb. Für ihn wurde zu DDR-Zeiten ein Denkmal auf dem Gelände errichtet. Der gravierte Stein, der ewigen Ruhm dem Helden der Sowjetunion verspricht, steht noch immer. Die sowjetischen Soldaten rieten den italienischen Arbeitskräften, sich im Lager zu verstecken, weil noch zu viele deutsche Kämpfer in der Gegend unterwegs seien. Und so harrten viele aus und waren noch da, als am 23. April Wehrmachtssoldaten für kaum mehr als 24 Stunden die Stadt zurückeroberten. Sie ließen die italienischen Gefangenen 5 Kilometer zu einer Sandgrube marschieren, sich am Rand in einer Reihe aufstellen und erschossen sie. 4 Menschen überlebten das Massaker. Sie berichteten Jahre später und halfen dabei, das Massengrab zu identifizieren. In der Fabrik in Treuenbrietzen wurden ab 1945 alle Maschinen demontiert und zusammen mit Material, das man noch gebrauchen konnte, in die Sowjetunion gebracht. Die Gebäude des Werks A wurden gesprengt. Menschen aus Treuenbrietzen und benachbarten Dörfern waren zum Graben von Sprenglöchern zwangsverpflichtet worden. Im Sommer 1947 wurde die letzte Produktionshalle zerstört. Nur die alte Villa, die später von der Verwaltung des Lagers und Werks genutzt worden war, blieb erhalten. Nach dem Krieg wurde sie erst wenige Jahre als Wohnhaus, dann als Kinderheim genutzt. Auf dem Gelände selbst wurden ab 1957 von einer LPG Rinder gehalten. Die alten Ställe stehen noch. Seit den 1990er Jahren wird auch in der alten Sebald-Villa wieder gewohnt.